Abschnitt 21 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland Band 1 von Fridtjof Nansen. Übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 9. Wir treiben weiter durch das Eis, Teil 2. Den 26. Juli. Keine Veränderung. Außer, dass wir dem Rande des Eises und dem offenen Meer näher gekommen sind. Die Bewegung scheint merklich abgenommen zu haben. Trotz der Nähe des Meeres macht sie sich weniger bemerkbar als gestern. Wir treiben südwärts an der Küste entlang, scheinbar mit großer Schnelligkeit. Es ist vorläufig nichts zu machen. Das Eis ist nicht fest genug, um die Böte und Schlitten darüber hinzuziehen, liegt aber zu dicht, als dass wir uns hindurch rudern oder stängeln können. Regenwetter hält uns im Zelt zurück. Wir müssen alles tun, um die Lappen zu ermuntern, die ihren Mut mehr und mehr sinken lassen. Sie glauben, dass wir schließlich in den Atlantischen Ozean hinaustreiben. Eines Tages sprechen wir davon, wann wir wohl an Land gehen werden, und einigen uns darüber, dass es uns jedenfalls am Kap Farvel gelingen muss. Wir rechnen aus, wann dies spätestens geschehen kann, und kommen zu dem Resultat, dass uns dann noch Zeit genug bleibt, um uns an der Küste entlang nördlich emporzuarbeiten, um über das Eis zu gehen. Einige meinen, dass es, selbst wenn es dies Jahr zu spät werden sollte, doch am besten sei, gleich so weit wie möglich in nördliche Richtung an der Ostküste vorzudringen, dort zu überwintern und das Leben, so gut es geht, zu fristen, um dann im Frühling die Reise nach der Westküste anzutreten. Ich bin der Ansicht, dass dies kein vernünftiger Plan ist, da es sehr schwer sein wird, den mitgebrachten Proviant, den wir während der Wanderung über das Eis notwendigerweise haben müssen, unberührt zu lassen. Aber Dietrichson meint, dass dies doch unser einziger Ausweg sei, und, wie er sich ausdrückt, wir riskieren ja nichts weiter als das Leben dabei. Während wir so verhandeln, sagt Balto, »Redet doch nicht über so etwas, Nansen. Wir kommen doch niemals an Land. Wir treiben in den Atlantischen Ozean hinaus. Ich bitte meinen Gott nur, dass er mich als bußfertigen Sünder sterben lässt, so dass ich in den Himmel kommen kann. Ich habe so viel Böses im Leben getan, aber jetzt bereue ich es bitterlich.« Denn ich habe eine solche Angst, dass ich nicht selig werde. Ich fragte Balto, ob er es nicht für notwendig halte, seine Sünden zu bereuen, selbst wenn er nicht so bald sterben müsse. Ja, das könne wohl nicht schaden, meinte er. Aber es habe dann nicht so große Eile damit. Doch wolle er, wenn er diesmal mit heiler Haut davonkäme, versuchen, ein besseres Leben zu führen. Wahrlich, ein naives Bekenntnis, das von einem eigentümlichen Christentum zeugt, einem Christentum, wie man es aber leider wohl nur zu oft treffen kann. Ich fragte ihn, ob er denn, wenn er gerettet würde, das Branntwein trinken unterlassen wolle. Ja, er glaube wohl, wenigstens würde er nur ganz wenig trinken. Der verdammte Branntwein wäre schuld daran, dass er auf diese Reise gegangen sei. Ich fragte, wie das zu verstehen wäre. Er sei betrunken gewesen, als er N.N. begegnete, der ihn fragte, ob er mit nach Grönland wolle. Er wäre damals so mutig gewesen und habe gemeint, das sei etwas Rechtes für ihn. Aber am nächsten Morgen, als er seinen Rausch ausgeschlafen hatte und sich erinnerte, worauf er eingegangen sei, bereute er es bitterlich, meinte aber, es sei zu spät, um die Sache zu ändern. Jetzt würde er gern viel Geld geben, wenn er nie mitgekommen wäre. Im Übrigen ist die Stimmung im Zelt ganz vorzüglich. Wir fühlen uns dort, wo wir sind, sehr gemütlich. Einige lesen, andere führen ihr Tagebuch. Balto flickt Schuhe und Ravna tut am liebsten, wie gewöhnlich, nichts. Nur die Aussicht, vielleicht wieder ins Meer hinausgetrieben zu werden, ist nicht geradezu erbaulich. Gegen Nachmittag klärt es sich ein wenig auf. Der Regen lässt nach und wir können Land sehen, das jetzt ebenso nah wie früher vor uns liegt. Eine Stunde später fassen wir den Beschluss, uns durch das Schlampeis hindurchzuarbeiten. Es ist gefährlich, aber es muss versucht werden. Wir nähern uns noch immer mit reißender Fahrt dem offenen Meere. Unter steter Gefahr für unsere Böte kommen wir eine ansehnliche Strecke vorwärts. Es gilt Acht zu geben und die Böte glücklich in einen Hafen zu bugsieren, sobald sich das Eis zusammenschiebt. Einmal retten wir uns gerade im letzten Augenblick auf eine kleine, niedrige Scholle, die später unter dem Druck des Eises in mehrere Stücke zerberstet, auf der wir aber doch sicher liegen. Als das Eis andauernd festbleibt, fangen wir an, die Böte darüber hinwegzuziehen, was keineswegs eine leichte Arbeit ist, da die Eisschollen infolge der Bewegung im Wasser bald getrennt, bald gegeneinander getrieben werden und bald zerschellen. Am schwierigsten ist es, die Schlitten von einer Eisscholle auf die andere überzuführen, ohne sie in die See fallen zu lassen. Oft müssen wir lange warten, ehe wir zurückkommen können, um den Rest der Schlitte oder die Böte von der Scholle abzuholen, auf der wir sie verließen. Bei angestrengter Aufmerksamkeit kommen wir doch einigermaßen schnell vorwärts. Aber was nützt das alles? Freilich machen wir uns eine gute Bewegung damit, und das ist eine wichtige Sache. Einen anderen Nutzen hat es aber nicht. Die See arbeitet schneller als wir, und es hat den Anschein, als sollten wir wieder in die Brandung hinausgetrieben werden. Wohlan, sei es. Dann wollen wir uns aber bei Zeiten einen sicheren Segler aussuchen. Wir nehmen eine förmliche Inspektion aller Eisschollen in der Nähe vor. Wir haben jetzt ein gutes Verständnis davon, wie eine solche Eisscholle beschaffen sein muss. Schließlich bestimmen wir uns für eine, die aus bläulichem, festem Eis besteht, dick, aber nicht groß ist und ungefähr die Form eines Fahrzeuges hat, so dass sie sich leicht auf den Wellen wiegen kann, ohne zu zerschellen. Sie hat einen so hohen Rand, dass die See nicht so leicht darüber hinwegspülen kann. Auf einer Stelle aber ist eine Lücke, durch welche wir die Böte mit Leichtigkeit von dem Wasser aus heraufziehen können. Dies ist ohne Zweifel die beste Eisscholle, die wir gehabt haben, und auf dieser gedenken wir, falls wir gezwungen werden, sie zu benutzen, so lange zu bleiben, wie wir uns halten können, mag auch die Brandung toben und brausen. Natürlich hatten wir uns auch diesmal vergewissert, dass sich genügend Wasser auf der Scholle befand, ehe wir uns bestimmten, sie zu wählen. Wasser findet man übrigens fast auf allen Schollen, indem der auf denselben liegenden Schnee schmilzt und das beste Trinkwasser liefert, das sich in kleineren und größeren Lachen ansammelt. Da machten wir denn lange Gesichter, als wir einmal Wasser in unseren Kochapparat gefüllt hatten und sich nun beim Probieren herausstellte, dass es salzhaltig war. Wir hatten nicht daran gedacht, dass fast aller Schnee hier abgeschmolzen war. Wir fanden endlich auf den höchsten Punkten der Scholle, wo noch Schnee lag, gutes Trinkwasser. Am Abend wurde ein vorzüglicher Kaffee serviert. Die Stimmung war sehr animiert. Hätte jemand den Kopf durch die Tür unseres gemütlichen Zeltes gesteckt und uns um unsere brodelnde Kaffeemaschine sitzen sehen, so würde es kaum den Eindruck gehabt haben, dass dies Menschen waren, die voraussichtlich binnen kurzem hinaus sollten, um einen Kampf mit Treibeis, Meer und Brandung aufzunehmen, dem es wohl nicht an Ernst fehlen konnte. Wir befinden uns nun gerade vor dem Tingmiamiuts-Alpenland. Eine schöne Felspartie, immer schöner als die andere, wechselt an Grönlands großartige Küste ab. Im Grunde ist es gar nicht so übel, hier durch das Eis zu treiben. Wir bekommen mehr von der Küste zu sehen, als dies sonst der Fall gewesen wäre. Über Nacht ist das Wetter schön, still, kalt und heller Mondschein, ganz so wie gestern. Es muss die Wirkung des Kaffees sein, dass ich Gefallen daran finde, hier draußen zu sitzen und zu schwatzen, anstatt in den Sack zu kriechen, um frische Kräfte für die Anstrengungen des morgenden Tages zu sammeln. Gute Nacht. Den 27. Juli. Ich ging über Nacht doch nicht zu Bett. Das machte der Kaffee, eine reine Kaffeevergiftung. Ich ging auf und nieder und schwatzte mit Sverdrup, während er Wache hielt. Wir tauschten Erinnerungen aus unseren Knabenjahren aus. Die ganze Menschheit und das Leben nehmen sich von hier oben im Treibeise gesehen so wunderlich fern aus. Erst gegen Morgen krochen wir in unseren Sack und fielen in einen unruhigen Schlummer. 28. Juli. Gestern lagen wir still, ebenso heute. Unsere Furcht, am äußeren Rande des Eises wieder in die Brandung zu geraten, war nicht ganz unbegründet. Wir näherten uns ihr gestern auf kaum 300 Meter. Wir sehnten uns jetzt fast danach, hinauszukommen, da dies Leben im Treibeis doch ein Ende haben musste, sobald wir in das offene Meer gelangten. Der Seegang war nicht stark und der Wind günstig. Wir mussten in 24 Stunden bei Kap Farvel sein, und dort konnten wir sicher durch das Eis dringen und die Küste erreichen. Aber wir sollten nicht dahin gelangen. Als wir eine Weile an der Eiskante entlang getrieben waren, gerieten wir abermals an eine Zunge aus Treibeis, die sich südlich von uns zu erstrecken schien. Das Eis ist hier sehr schmal. Durch Peilung verschiedener Punkte der Küste entdeckten wir, dass wir, die wir uns hart am Rande des Eises befanden, ungefähr 3/4 Meilen vom Lande bei Morgens Heinesensfjord befanden. Gestern hatten wir regnerisches, kaltes Winterwetter mit bedecktem Himmel. Heute lacht die Sonne warm und sehnsuchtserweckend auf uns herab. Das Inlandseis nördlich und südlich von Karankungnyak liegt rein und weiß wie eine ebene, scheinbar leicht befahrbare Fläche da. Im Innern wird es durch Reihen von Nunataks unterbrochen, und zwar durch weit mehr, als auf Holmes Karte verzeichnet sind. Es lockt und zieht uns weit, weit hin nach dem unbekannten Innern. Nun wohl, einmal wird unsere Zeit schon kommen. Mit diesem hoffnungsvollen Ausruf, der vielleicht wunderbar erscheinen mag, wenn man so häufig getäuscht worden ist, schließen meine Tagebuchaufzeichnungen aus dem Treibeis. Die nächsten Aufzeichnungen kommen vom 31. Juli und lauten folgendermaßen. Welch ein Unterschied zwischen der Szenerie, die mich jetzt umgibt, und der, inmitten welcher ich zuletzt schrieb. Damals Eis, Einsamkeit und das Brausen des Meeres, jetzt heulende Hunde, Heiden in Unmassen, niedergerissene Zelte, kurz Leben, Wirksamkeit und Sommer, vor allem aber Grönlands Felsengrund unter unseren Füßen. Diese Worte schrieb ich beim Aufbruch von dem ersten Eskimo-Lager, auf das wir stießen. Ehe ich aber mit den Mitteilungen aus meinem Tagebuch fortfahren kann, muss ich erst erzählen, wie wir hierher gelangten. Am Abend des 28. Juli, nachdem ich meine oben angeführten Aufzeichnungen beendet hatte, trat ein starker Nebel ein, der das Land vor unseren Blicken verbarg. Im Laufe des Vormittages hatte sich das Eis mehrmals ein wenig zerteilt, was umso bemerkenswerter war, da wir uns ganz nahe an dem äußeren Eisrande befanden, wo der Seegang am stärksten war. Man durfte wohl erwarten, dass er das Eis zusammenhalten würde. Die Veränderung im Zustand des Eises war jedoch nicht bedeutend genug gewesen, als dass wir uns bei dem starken Seegang mit unseren Böten hätten hindurcharbeiten können. Als aber einige von uns den gewöhnlichen Abendspaziergang vor dem Schlafengehen machen, fällt uns auf, in wie hohem Grade das Eis mehr und mehr nachlässt. Es hat den Anschein, als ob das Eis nach der See zu sich mehr und mehr zerteilt, und das sieht ganz sonderbar aus. Aber wir sind müde und haben keine rechte Lust, aufrichtig gesprochen, sind wieder ewigen Enttäuschungen überdrüssig. Ich ging mit dem Gedanken um, in See zu gehen. So krochen wir denn in unsere Säcke. Eine Wache hatten wir aber wie gewöhnlich ausgestellt, und der Wächter erhielt die Order, uns zu wecken, falls das Eis noch mehr nachlassen sollte. In der Nacht verdichtete sich der Nebel, so dass wir nichts von unserer Umgebung sehen konnten. Gegen Morgen hielt Sverdrup Wache. Er ging im Nebel auf und nieder, erzählte er später, sah nach dem Kompass und dachte, ob er denn wirklich verrückt geworden sei. Entweder musste er oder der Kompass es sein, denn er hörte die Brandung in der Richtung, wo nach seiner Berechnung Westen sein musste und wo folglich das Land lag, während wir sie bis dahin stets von Osten her, wo sich das Meer gegen das Eis brach, gehört hatten. Dies konnte nicht mit rechten Dingen zusammenhängen. Später erklärte sich die Sache, wie wir sehen werden, auf andere Weise. Er hatte die Brandung an der Küste gehört. Am Morgen lag ich eine Weile wach im Schlafsack. Ravna hatte die Wache gehabt und seine 2 Stunden wie gewöhnlich auf 4 ausgedehnt. Ich lag lange da und amüsierte mich über sein kleines, rundes, bärtiges Gesicht, das durch die Türspalte ins Zelt hineinguckte. Ich dachte, er grübele wie gewöhnlich darüber nach, ob jetzt wohl seine 2 Stunden abgelaufen seien, so dass er Christiansen wecken könne, der nach ihm die Wache übernehmen sollte. Allmählich fiel mir aber der eigentümlich unruhige Ausdruck seines sonderbaren Gesichtes auf. Ich fragte schließlich, »Nun, Ravna, kannst du Land sehen?« Nie werde ich den Ton vergessen, in welchem er auf seine naive Art erwiderte, »Ja, ja, Land, allzu nahe.« In Klammern, beide Lappen bedienten sich der Verstärkung allzu, statt sehr oder viel. Ich fragte, ob das Eis lose sei. Ja, Eis lose. Diese Worte trafen mich wie der Blitz. Ich sprang aus dem Sack und eilte an die Zelttür. Vor uns lag das Land, näher als es jemals gewesen war. Das Eis war ziemlich lose und an der Küste gewahrte ich offenes Wasser. Ravna hatte wahrlich recht. Das Land war allzu nah, als dass wir müßig in unseren Säcken liegen konnten. Ich weckte die Gefährten und wir fuhren in unsere Kleider und verzehrten unser Frühstück in fliegender Eile. Die Böte wurden ins Wasser gesetzt und beladen. Es währte nicht lange, bis wir fertig waren. Ehe wir die Eisscholle verließen, die uns so wohl geführt hatte und die aller Wahrscheinlichkeit nach unsere letzte sein sollte, begab ich mich auf den höchsten Punkt derselben, um zu sehen, welchen Weg wir einzuschlagen hatten. Im Eise war eine ganz merkwürdige Veränderung vor sich gegangen. Die ganze Treibeismasse schien vom Lande ab in südwestlicher Richtung getrieben zu sein. Ich konnte nur nach der Seite hin Eis entdecken und die Luft über uns war ganz weiß, wie über großen Eismassen. In südlicher Richtung an der Küste entlang schien dagegen ganz offenes Wasser zu sein. Wir befanden uns nicht sehr weit davon entfernt. Es erstreckte sich in einem langen Keil an der Küste und endete ein wenig nördlich von uns, wo das Eis hart bis an das Land hinan zu liegen schien. Wir befanden uns auf der inneren Seite der Eismasse, das Meer an der Außenseite konnte ich nicht mit Gewissheit erkennen. Wunderbar, wie schnell sich das Rad des Schicksals dreht. Es war ganz klar, dass wir das Land in kurzer Frist erreichen mussten. Hätte uns jemand das gestern gesagt, so würde niemand von uns an eine solche Möglichkeit geglaubt haben. Wir stießen von unserer Eisscholle ab, und so schnell wie 8 starke Arme uns vorwärts zu führen vermochten, ging es durch das offene Wasser zwischen den Eisschollen durch. Wir konnten fast den ganzen Weg rudern, nur an einzelnen Stellen mussten wir uns Bahn brechen. Nach Verlauf von wenigen Stunden waren wir aus dem Eise heraus. Das Gefühl, das uns beseelte, als wir unsere Böte an der letzten Eisscholle vorübersteuerten und das offene blanke Wasser sich bis an die Küste erstrecken sahen, lässt sich kaum mit Worten beschreiben. Wohl niemals hat ein Arm mit größerem Entzücken das Steuerruder geführt, als der meine in jenen Stunden. Es war, als seien wir aus einer langen, traurigen Gefangenschaft erlöst, als breite sich die Zukunft plötzlich hell und lockend vor uns aus, und das Leben war jetzt auch Licht. Kann es lichter vor uns liegen, als wenn man Aussicht hat, das Ziel seiner Sehnsucht zu erreichen, als wenn man nach langer, langer Ungewissheit wieder in eine sichere Spur gleitet? Das ist die zitternde Freude des hereinbrechenden Tages. Und ist der Tagesanbruch nicht stets schöner, wonniger als der klare Tag? Ende von Abschnitt 21, gelesen von Jessi Dessau-Roßlau, Oktober 2024.